Kundgabe 6595. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1956. Wunder, Folge des Glaubens. Meine Liebe ist und bleibt euch immer zugewandt. Und meine Liebe will nur immer das Beste für euch. Sie will immer nur das Heil eurer Seele, die bestehen bleibt, wenn der Körper vergangen ist. In meiner Liebe ist alles begründet, was euch berührt im Erdenleben, und darum brauchet ihr keine Minute verzagt und ängstlich zu sein, denn meine Liebe ebnet alles zu seiner Zeit. Sie schafft den Ausgleich, wo Körper und Seele ungleich bedacht werden, das heißt, wo die Seele sich in Gefahr befindet, durch Inanspruchnahme des Körpers und doch nach meinem Willen ausreifen soll. Immer könnet ihr fest überzeugt sein, dass ich ein wachsames Auge habe und sowohl um eure seelischen als auch um eure körperlichen Nöte weiß und sie behebe zur rechten Zeit. Also brauchet ihr euch keine Sorgen zu machen, was es auch sei, denn ich selbst sorge für euch. Nur verlange ich von euch, dass ihr euch völlig mir hingebet, dass ihr nicht eigene Wege gehet, dass ihr immer bereit seid, euch von mir lenken zu lassen, dass ihr also jegliche Sorge fallen lasset und vollgläubig mir vertraut, dass ich Abhilfe schaffe in allem, was euch bedrückt. Jede eigene Sorge ist Mangel an Vertrauen und hindert mich in meinem Liebeplan. Überlasset ihr euch aber voll und ganz meinem Willen und glaubet ihr an meine Liebe und meine Macht, dann könnet ihr in Wahrheit unbelastet euren Erdenweg gehen. Denn meine Liebe schützet euch, dass ihr nicht in Gefahr geratet, so ihr euch nur von mir leiten lasset. Es ist dies also ein überzeugter Glaube, der euch wahrlich lebendig macht. Denn dann fällt jede Belastung von euch, und ihr werdet ungewöhnlich tätig sein können, denn dann empfanget ihr auch Kraft, die ihr in meinem Willen nun nützet. Ich verlange viel von euch, zu glauben, dass ich euch gegenwärtig bin, den ihr doch nicht schauen könnet. Aber ihr, die ihr mein Wort direkt vernehmet, ihr, die ihr von mir angesprochen werdet durch meine Boten, euch sollte dieser Glaube leicht fallen, denn euch ist meine Stimme Beweis meiner Gegenwart. Und so ihr also mich selbst euch gegenwärtig wisset, könnet ihr doch auch überzeugt sein, dass ich um alle eure Leiden und Nöte weiß und dass ich sie beheben kann. Und dann müsstet ihr auch glauben, dass ich sie beheben werde, wenn es an der Zeit ist, ansonsten auch euer Glaube noch sehr schwach wäre und dann auch eure Not erklärte. Ich bin euer Gott und Vater, euer Schöpfer von Ewigkeit. Alles ist aus mir hervorgegangen in Weisheit und Kraft, und so auch ihr selbst, die ich geschaffen habe, aus meiner Liebe. An diese meine Schöpferkraft, an meine Weisheit, Macht und Liebe sollet ihr nur denken. Dann wird jede bange Sorge von euch abfallen, weil ihr dann wisset, dass mir nichts unmöglich ist. Und weil meine Liebe euch immer und ewig gilt, bringe ich auch meine Macht in Anwendung, wenn ihr gesunden sollet an Leib und Seele. Aber sie immer erst dann in Anwendung bringen kann, wenn dies keinen Glaubenszwang mehr für euch bedeutet. Ihr sollet nicht durch Wunder zum Glauben gelangen, sondern ihr sollet durch den Glauben auch Wunder erleben. Und ihr habt es wahrlich leicht, einen solchen Glauben in euch lebendig werden zu lassen. Denn ich wirke an euch so offensichtlich, ich rede euch an. Ich lasse mein Wort in eurem Herzen ertönen. Und nur eine dünne Wand brauchet ihr noch einzureißen und zu übersteigen, die leisen Zweifel, die noch ab und zu in euch auftauchen. Ihr brauchet nur immer euch meine große Liebe zu euch vorzustellen. Und dann werdet ihr auch dessen gewiss sein, dass diese Liebe alles für euch tut um euch das Leben zu geben, und dass sie auch euer irdisches Leben erhält, solange ihr lebenerweckend tätig sein wollet. Werfet alle Last von euch und vertrauet euch mir an, und wisset, dass euer Heiland und Erlöser lebt, dass er alle Gebrechen auf sich genommen hat, auf dass ihr frei werdet davon. Amen.